wurde oft gefragt, warum nicht jemanden aus Silicon Valley einladen? Und meine Antwort hieß bis heute, ja, in den USA in den 80er, 90er Jahren, tolle Atmosphäre. Ich erinnere mich an Jeffrey Timmons, der so als der Vater des Businessplans gilt, und der sagte, wir stehen vor einer neuen Epoche, der Brontosaurus-Kapitalismus, der wird abgelöst durch Entrepreneurship und wir machen eine freundlichere Welt, eine intelligentere Welt. Wir können über Internet alle auf diesem Globus beteiligen. Es wird eine neue Epoche geben, die wir mit Entrepreneurship angehen. Und das hat mir sehr eingeleuchtet. Und damals in Silicon Valley, da waren Künstler, da waren Leute, die sagten, Internet ist der Durchbruch. Internet macht eine Gesellschaft von möglichen Gleichen mit Chancen, mit Teilnahme auch an der Ökonomie. Nicht nur mit einem Stimmrecht, sondern Teilnahme, Partizipation an der Ökonomie, weil wir durch Internet, durch Laptop natürlich ganz andere Möglichkeiten haben zu gründen. Das war damals. Ich finde, die Versprechen wurden nicht eingehalten. Was wir heute erleben in Silicon Valley ist, dass die Bewertung im Vordergrund steht. Kaum noch jemand fragt nach den Inhalten, was machen die eigentlich, sondern die Bewertung. Und sie sind dann gut, wenn sie zu den, müssen Sie ein neues Wort lernen, Unicorns gehören. Die Unicorns sind die Einhörner. Und ein Einhorn ist man, wenn man eine Bewertung von 1 Milliarde US hat. Das ist toll. 1 Million ist nichts. 100 Millionen ist ein Zwischenschritt. Bei 1 Milliarde US, da sind sie angekommen. Muss man dem eine Bühne geben? Muss man diese Philosophie weiter verbreiten? Ich finde nicht. Ich würde im Gegenteil. Ich würde im Gegenteil sagen, diese Unicorns, diese Einhörner, nennen wir sie doch besser Einaugen. Das trifft es doch besser. Nur noch ein Auge und das für die Bewertung. Egal, was du machst, das ist ganz gleichgültig. Du musst schnell sein, du musst also zumindest im Markt ein rabiates Verhalten entwickeln und den Marktdurchbruch, die Marktdurchdringung erreichen. Das ist es. Ich finde, dass man diese Einaugen eigentlich ersetzen sollte durch viel Augen. Statt 1 Milliarde kann man auch eine Rechnung aufmachen, die heißt, nicht einer muss 1 Milliarde Umsatz haben, Bewertung haben, Umsatz ist ja meist noch wo ganz anders, sondern mit 1000 Leuten, die jeweils 1 Million Umsatz machen, und das ist erreichbar. Und da haben wir viele Beispiele dafür. 1000 Leute mit 1 Million Umsatz macht 1 Milliarde. Die sind mir sympathischer, weil es eine Menge an Ideen ist, weil es eine Menge an Partizipation ist und weil es nicht ein Auge ist, sondern es sind dann 2000 Augen, die mehr sehen, die mehr erkennen, die mehr machen. Das ist das Ziel und wir sind ja hier schon 1500, insofern haben wir eine gute Aussicht. Leider schwappen diese Unicorns zu uns über und zwar im Moment in Gestalt der Lieferdienste. Wenn Sie so sehen, in Berlin gibt es eine ganze Menge. Einer davon, Lieferheld, wird mit 3 Milliarden Euro bewertet. Ich habe mit 14 meine ersten Aktien gekauft und habe viele Auf und Abs erlebt und bin gespannt mit diesen 3 Milliarden, wie das ausgeht. Jedenfalls gibt es eine Menge an diesen Lieferdiensten. Ich dachte früher immer, McDonald's sei ein Verfall der Essenskultur und man müsse was dagegen machen. Es gibt ja auch Gegenbewegung. Jetzt kommt die Pappschachtelkultur. Und diese Pappschachtelkultur, heißt es, der gehört die Zukunft. Wir werden alle demnächst aus den Pappschachteln kaufen. Es ist ein Riesenmarkt und alle sehen große Chancen und die eine Gesellschaft wird mit 3 Milliarden US-Dollar bewertet. Ich lasse das mal einfach so stehen und nehme eine andere Untersuchung. Und ein Professor an der UCSF, sagen die Amerikaner, sagt, 49% aller Entrepreneurs, Amerikaner, also Silicon Valley auch, haben gesundheitliche Probleme, und zwar Mental Health Probleme. Und davon 30% Depression. 30%, das ist die dunkle Seite. 30% der Durchschnitt der amerikanischen Bevölkerung, muss man noch dazu sagen, liegt bei ungefähr 8%. Also auch von daher kein so sehr erstrebenswertes Ziel. Einer aus der Anfangszeit, Guy Kawasaki, der ein Buch geschrieben hat, ich habe es mitgebracht, The Art of the Start, mir gefällt das schon, der Titel, die Kunst des Gründens, nicht nur irgendwas und schnell, sondern die Kunst des Gründens. Der hat gesagt, das Entscheidende beim Gründen sei das Anliegen, go for a cause, what are you shooting for, das ist es. Und er sagt dazu, it took me 20 years to come to this conclusion. Das ist der Kern von Entrepreneurship, go for a cause, setze dich für etwas ein. Und um an Hüter anzuschließen, wenn du dich für etwas begeisterst, dann bist du auch viel lernfähiger, kommunikationsfähiger, dann schöpfst du dein Potenzial viel besser aus. Ich springe jetzt etwas und sage, gucken wir uns mal an, wo die Ökonomie bei uns hingeht. Das habe ich gefunden, Original Schweizer Kräutertee mit dem schönen Bild. Kräutertee, nicht schlecht. Ich habe natürlich ein bisschen den Teeblick, mir fällt dann sowas gleich auf. Kräutertee, neues Angebot bei Aldi. Sieht auch gut aus. Ich bin ein Fan der Schweiz und Gebirge und frische Luft und so weiter. Wunderbar. Natürlich als Mensch, Ökonom, dreht man auch die Packung um und guckt sie sich etwas näher an. Und dann kommt da raus, also Fett 0,1 Gramm, das ist schon mal sehr gut. Also erwartet man ja auch von Tee Fett 0,1 Gramm. Und dann kommt's, Kohlenhydrate, davon Zucker 93,4 Gramm. 93,4 Gramm, das ist schon was. Also ein Kräutertee, der zu 93,4 Gramm aus Zucker besteht. Also zu Normaldeutsch würde man sagen, es ist aromatisierter Zucker. So, nun kann man sagen, naja, warum soll man nicht aromatisierten Zucker essen? Ich würde das nicht, aber wenn es Leute gibt, und er ist ja schön verpackt. Gucken wir uns mal an, was Zucker, ein Kilo Zucker kostet. Ein Kilo Zucker kostet 65 Cent ungefähr. Diese 200 Gramm kosten ungefähr 2,50 und wenn Sie das hochrechnen, kommen Sie auf diese 13,69 Euro. Das ist doch was. Also ein tolles Geschäftsmodell. Also hören Sie mal, was ein grandioses Geschäftsmodell. Ungefähr mal 20. Sie haben den gleichen Stoff, aromatisieren ein bisschen. Tolles Geschäftsmodell. Also großartig, nicht? Und jetzt können Sie sagen, na, das ist so eine krasse Ausnahme. Es gibt noch ein Geschäftsmodell. Das ist so ähnlich. Und ich sage Ihnen, was ich davon halte. Und ich sage Ihnen, was ich davon halte. Ich würde gerne noch eine private Erfahrung, Geschichte dazu erzählen, die mich eigentlich bis heute bewegt. Sie wissen, ich war viel in Asien, wenn man dort ein Haus mietet, ist immer eine Hausangestellte gleich mit dabei, braucht man auch in den Tropen, Mae Ban, Mutter des Hauses heißt die. Und wenn man dann als Ausländer kommt und sein Professorengehalt hat und eine Auslandspauschale und die auch noch steuerfrei und so, dann bezahlt man sie natürlich etwas großzügiger und sie sagt auch gleich, toll, jetzt zum ersten Mal können Sie etwas sparen, zurücklegen und für Ihre Familie. Muss ihre Familie finanzieren. Na großartig, man ja auch ein bisschen stolz drauf, jetzt spart sie. Dann hörte ich eine Weile nichts mehr und dann kam sie irgendwann und sagte, jetzt hat sie das ersparte Geld angelegt für ihre Familie und hat etwas ganz Tolles, ganz Wertvolles gekauft. Und ich hatte so alle möglichen Vermutungen, was Sie denn da gekauft haben könnte, für die Gesundheit Ihrer Familie. Richtig teuer sei es gewesen, aber gut. Und dann kam sie und hat es mir gezeigt. Teuer, in Asien teuer. Muss man wissen, wissen Sie ja wahrscheinlich, Ovomaltine ist eine Menge Zucker, ist Kakao und ist Milchpulver. Zucker spottbillig in solchen Ländern, noch viel billiger als diese 65 Cent. Thailand ist einer der großen Zuckerproduzenten. Kakao auch preiswert, auch Milchpulver preiswert. So. Und hier sehr teuer verkauft. Und was ist gemacht? Eine Werbung, ein Marketing in Gang gesetzt, Markenpflege, dass diese arme Frau mit ihrer beschränkten Bildung notwendigerweise glaubt, das sei nur etwas ganz besonders Wertvolles für ihre Familie. Und ihr erstes Gespartes legt sie da an als Mittelhilfe für die Gesundheit ihrer Familie. Die Weltgesundheitsorganisation sagt übrigens zur Ovomaltine nicht empfehlenswert. Und es gibt noch einen anderen Trick. In der Schweiz und in Europa ist weniger Zucker drin. Aber in den Ländern, wo die Bildung ist, mehr Zucker drin, auch richtig Kristallzucker drin, nicht nur irgendeine Fructose und andere. Es war ein Schock für mich. Es war ein Schock für mich. Und ich schäme mich als Europäer für solche Produkte. Und dass in einer Weise dafür geworben wird, dass man genau den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, denen man es nur am wenigsten tun sollte. Übrigens noch ein Satz zum Gründer, das war ein Albert Wander, der damals 1904 ein Produkt sich ausgedacht hat für mangelernährte Kinder, für Leute, die körperlich also geschwächt waren. Schweiz war damals noch ein armes Land, das ist erst über Tourismus und Banken und Versicherungen reich geworden. Also der Gründer hatte durchaus ein Produkt, was man vertreten konnte. Auch damals Kakao war etwas, was nicht jedermann sich leisten konnte. Und 100 Jahre, 120 Jahre später passiert etwas, was völlig außerhalb dessen ist, was sich der Gründer da gedacht hat. Übrigens mit Migros, Gottlieb Duttweiler, das Gleiche. Das war eine fantastische Geschichte, diese Kette von Duttweiler. Und dann, kaum war er tot, hat man die Betriebswirtschaftler eines bestimmten Typs, ich bin selber auch Ökonom, auch irgendwo Betriebswirtschaftler, aber eines bestimmten Typs so angelassen und heute erkennt sie Migros nicht wieder. Also ich will damit an der Stelle auch schon mal sagen, es gibt eine Differenz zwischen Gründern und dem, was so Business Administration heißt und Gewinnmaximierung und vor allem in den großen Unternehmen dann verbreitet von einer Vierteljahresbilanz zur anderen. Jetzt können Sie sagen, na, das sind, ich habe jetzt da, ich hätte da jetzt ganz besonders krasse Beispiele herausgesucht, wo man aus einem einfachen Grundstoff etwas sehr Teures macht über Marketing. Ich habe das auch immer geglaubt und immer noch festgehalten an dem, was ich im Studium gelernt habe. Es gibt Konsumentensouveränität und man muss die Leute eben erziehen und man muss ihnen kritisches Bewusstsein beibringen, dass sie da eben auf die Rückseite gucken und so weiter. Ich bin mir da nicht mehr so sicher und was bei mir einen Ausschlag gegeben hat, war ein Test, von dem ich glaube, dass er diese Souveränität, von der wir ausgehen, unterläuft und wir selber auch zum Opfer werden. Und der Test ist vor ein paar Jahren durch die Presse gegangen, statistisch ganz gut belegt. Der Test bestand darin, drei Sorten Wein. Eine einfache, eine mittlere und eine hohe Qualität von Wein nebeneinander. Und die Testpersonen testen den Wein. Und das Besondere an dem Test, Neurobiologie, man hat nicht nur auf das subjektive Empfinden, auf die Meinungsäußerung geguckt, sondern man hat die Abteilungen im Gehirn gescannt und wollte wissen, wie reagiert das Geschmackszentrum. Also man verließ sich nicht nur so auf die Frage, was empfinden die Leute und was meinen die so, sondern tatsächlich, wie reagiert ihr Körper, wie reagiert das Geschmackszentrum? Und siehe da, die einfache Qualität wurde erkannt, Die mittlere Qualität wurde erkannt und die hohe Qualität wurde erkannt. Und auch, nicht nur in dem subjektiven Empfinden, sondern auch das Kennen dieser Geschmackszentren hat die gleiche Meldung zurückgegeben. Einfache Qualität, mittlere Qualität und hohe Qualität. Also das Geschmackszentrum hat diese Qualitätsunterschiede erkannt. Und jetzt kommt's. Der Test bestand darin, es war dreimal der gleiche Wein. Was erkennen wir daraus? Die Preisinformation gibt den Ausschlag, selbst für unser Geschmackszentrum. Das ist ein wahnsinniges Ergebnis. Und es ist natürlich für Ökonomen der etwas geschäftstüchtigen Art auch ein wahnsinniges Ergebnis. Denn es heißt, was muss ich machen? Ich muss den Preis hochsetzen und das, was ich da raushole, muss ich in die Werbung, in die Markenpflege stecken, ins Marketing. Das ist das richtige Geschäftsmodell. Richtig ins Marketing hineinfeuern, was man kann und so viel hohe Qualität suggerieren, wie man nur kann. Selbst wenn es fast reiner Zucker ist. Nicht? Dieses schöne Bild mit den Alpen und der Name und alles. Das ist das Geschäftsmodell. Und das haben die Marketingleute natürlich schon früher geahnt oder gefühlt, dass es da lang geht. Hohem Preis und in Werbung, Marketing investieren. Und da frage ich Sie, ist das die Ökonomie, die wir wollen? Ist das die Zukunft? Oder sind wir nicht sogar schon mittendrin in dieser Ökonomie? Und sind es nicht Dummköpfe wie Henry Ford, die ein gutes Automobil preiswert machen? Oder wie ein Gottlieb Duttweiler, der ein einfaches Sortiment von Lebensmitteln sehr preiswert gemacht hat, mit guter Qualität? Ich habe angefangen zu studieren in St. Gallen, mich verquacht mit den Eltern, mein Studium selber finanziert und habe immer bei Migros und eine Tafel Schokolade für 40 Rappen gekauft. Das waren ungefähr 30 Pfennige damals und es war eine äußerst gute Qualität von Schokolade. War nicht Abbruchkante der Qualität, so lange billig reinmischen, bis es dann so richtig auffällt, sondern es war richtig gute Schokolade. Der Duttweiler hat gute Sachen gemacht. Er ist auch der Größte geworden. Auch Henry Ford ist der Größte geworden. Aber das verlockendere Geschäftsmodell ist natürlich, ich mache eine richtig satte Marge. Und so. Was heißt das? Ich finde, wir müssen zusehen, dass wir selber in den Ring steigen. Wir müssen Entrepreneurs werden. Ich glaube nicht, dass ich durch gutes Zureden in den Konzernetagen, dass ich durch gutes Zureden bei denen, die solche Geschäftsmodelle, wie ich sie beschrieben habe, favorisieren, dass wir da etwas bewirken. Ich glaube, wir müssen selber in den Ring steigen. Es braucht mehr Menschen und es braucht andere Sichtweisen, es braucht andere Werthaltungen und auch andere Interessenlagen. Sehen Sie, die Demokratie ist ja nicht besser, weil bessere Menschen dann mit an die Wahlurne gehen, sondern sie ist besser, weil andere Sichtweisen, weil andere Interessenlagen, weil mehr Gesichtspunkte reinkommen. Also die Fürsten wurden abgelöst, weil man nicht nur deren Politik und die Politik ihrer alten Generäle weitertragen wollte, sondern weil man, sagen wir wollen eine andere Politik. Mütter sehen einen Krieg anders als ein 70-jähriger General, der zwei Schlachten vorher verloren hat und nochmal darauf hofft, eine Chance zu bekommen. Mehr Menschen. Und da sind wir in Analogie zur Politik. Wir brauchen Opposition. Wir wissen, der Demokratie, es reicht nicht, wenn eine Mannschaft ständig am Ruder ist. Es braucht systematisch Opposition. Wir brauchen in dieser Ökonomie Opposition. Und die kommt nicht durch die Fürsten. Ich nenne die immer die Fürsten der Wirtschaft, die Aristokratie der Wirtschaft. Ich will das nicht abwerten. Ich will nicht sagen, die Menschen sind schlecht. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen Analogie zur Politik. Wir brauchen mehr Partizipation. Wir brauchen Opposition. Wie kann die Opposition aussehen? Wir müssen Alternativen sinnlich erfahrbar machen. Oskar Negt, ein Soziologe, der diesen Satz geprägt hat. Das ist wichtig. Nicht nur in Feuilletons eine wirtschaftskritische Publizität entfalten, das brauchen wir sicher auch, aber im Kern heißt es, wir müssen die Alternativen machen und wir müssen sie sinnlich erfahrbar machen und das ist nicht einfach, wir müssen Alternativen entwickeln, die auch überzeugen. Immerhin, es gibt ein paar Beispiele. Fairtrade. Fairtrade ist nicht aus dem Handel gekommen. Fairtrade ist nicht aus der Wirtschaft gekommen. Fairtrade ist von außerhalb gekommen. 1985, als wir anfingen, wir waren nicht die Ersten, wir waren auch nicht die Einzigen, aber es fing damals so an, galt als völlige Spinnerei. Es gab eine 20-jährige Diskussion vorher an der Universität, die hieß die Verschlechterung der Terms of Trade. Die Entwicklungsländer sehen sich mit der Tatsache konfrontiert, dass sie kontinuierlich eine Verschlechterung ihrer Handelsbedingungen erleben. Die Fertiggüter, Maschinerie wird immer teurer und ihre eigenen Rohstoffe wurden am Weltmarkt immer billiger. Darüber haben die Ökonomen und Entwicklungsökonomen, Soziologen diskutiert und das war ein Topos, Verschlechterung der Terms of Trade. Und so ist das eben, muss man hinnehmen. Und dann gab es ein paar, die sagen, das nehmen wir nicht hin. Das nehmen wir nicht hin, sondern wir machen Fairtrade. Und es hat sich durchgesetzt. Immerhin, so ungefähr 10-15% kaufen regelmäßig Fairtrade-Produkte. Und da ist etwas Interessantes. In der Politik brauchen Sie Mehrheiten. In der Politik, wenn Sie wirklich etwas bewirken wollen, brauchen Sie Mehrheiten. Allein oder in der Koalition. Aber Sie brauchen Mehrheiten. Und das zerreißt manche der Kritiker. Sehen Sie, bei den Grünen hat ja lange die Realo-Fraktion und die Fundamentalisten sich zerstritten. Es zerreißt eine Bewegung, wenn sie immer schon auf die Mehrheit gucken muss und nur durch Mehrheit etwas bewirken muss. Gott sei Dank, im Entrepreneurship müssen Sie nicht auf Mehrheiten warten. Machen Sie Ihr kleines Unternehmen. Sie brauchen ein paar hundert Kunden, nicht mehr. Wenn Sie ein paar tausend haben, großartig, sind Sie schon ein mittelständisches Unternehmen. Sie brauchen nicht auf Mehrheiten zu warten. Im Kern genügen sogar ein paar Spinner, mit denen Sie die Alternative aufzeigen. Und es gibt ein schönes Beispiel von den Spinnern. München, ich glaube es war so 1972, 1973, hat sich eine Gruppe von Grünen und aufgeschlossenen Bürgern zusammengetan und sie haben eine Woche lang die Parkplätze einer Straße systematisch mit eigenen Autos besetzt, bis sie die ganze Straße hatten. Und dann haben sie auf Kommando die Autos weggefahren. Und plötzlich erlebte man, sinnlich wahrnehmbar, was ist eine Straße ohne Autos? Und dann kam die Polizei. Aber für eine Stunde ungefähr hatten sie es geschafft, die Straße zu sperren, Autos wegzufahren, die Straße zu sperren und zu erleben, wie es ist, wenn eine Straße ohne Autos ist. Und was hat es bewirkt? Heute haben wir in jeder größeren Stadt Fußgängerzonen. Und alle erleben, wie toll das ist, wenn es mal eine Straße gibt ohne Autos. Toll. Aber glauben Sie, dass die Autoindustrie das bewirkt hätte? Oder glauben Sie, dass die Politik das bewirkt hätte? Es haben ein paar Spinner betrieben, die dann allmählich damit Überzeugung geschafft haben. Also es gibt erfolgreiche Beispiele. Wir müssen nicht auf die Mehrheiten warten. Ich behaupte, wir stehen in Sachen Ökonomie dort, wo wir politisch standen beim Hambacher Fest 1832. Schluss mit dieser Fürstenherrschaft, Schluss mit der Fürstenwillkür, Schluss mit deren begrenztem Denken, Kleinstaaterei, Unterdrückung natürlich, Unterdrückung Andersdenkender. Und dieser Aufbruch rauf auf Schloss, wir machen nicht mehr mit, wir wollen eine andere Politik. Das war Hambacher Fest. Und das brauchen wir heute. Wir wollen eine andere Ökonomie. Wir sind historisch genau an dieser Stelle. Wir sollten einen Aufbruch machen und sagen, wir wollen Ökonomie anders. Wir warten nicht mehr darauf, dass wir versuchen, die Aristokraten zu bekehren und dass wir über Ethik reden und glauben, dass wir über Ethik im BWL-Unterricht etwas bewirken. Das bewirken sie nicht bei Karrieristen. Es gibt einen bestimmten Typus, der ist da, der macht den Schein, weil man den Schein braucht, aber es ändert sich überhaupt nichts. Hambacher Fest für Ökonomie, das ist es. Wir brauchen es auch. Es ist nicht nur ein Wunsch nach mehr Demokratisierung oder nach besseren Produkten. Wir brauchen es auch. Wir stehen vor Bergen von Problemen. Wir müssen diese Probleme lösen, sonst ist dieser Planet am Ende. Also wir brauchen Leute. Und da braucht es natürlich auch Ökonomie und da braucht es unternehmerisches Denken. Wir schaffen es mit Politik allein nicht. Auch die Kirchen schaffen es alleine nicht, auch die Bildungsinstitutionen schaffen es alleine nicht. Was heute Gesellschaft verändert, ist nicht Bildung, ist nicht Kirche, ist leider Gottes auch immer weniger Politik. Aber was Gesellschaft ständig verändert, und zwar massiv, ist Ökonomie. Gehen Sie mal raus und laufen durch eine Straße, da sehen Sie Ökonomie. Die Autos, die Werbeplakate, alles, die Gebäude, das ist Ökonomie, das ist gewonnene Ökonomie. Und wenn Sie das ändern wollen, dann müssen Sie in die Ökonomie einsteigen und nicht nur auf Politik und die Feuilletons und solche Sachen warten. Mit den Sichtachsen und Werthaltungen dieser aristokratischen Wirtschaftselite kommen wir nicht weiter. Mit der können wir die Zukunft nicht meistern. Man könnte eine schöne Unterscheidung machen. Wir brauchen ein Entrepreneurship, das hilft, Probleme zu lösen. Wir haben genug Probleme. Es ist geradezu ein unverständlicher Optimismus, wie wir glauben, mit diesen ganzen Problemen noch rechtzeitig fertig zu werden. Aber wenn schon, und an der Stelle ist ja Optimismus nicht schlecht, wenn schon, dann brauchen wir Ansätze, die Probleme entschärfen, die Probleme hoffnungsweise ein Stück lösen. Das, was ich draußen erkenne, sind alles problemverschärfende Elemente. Natürlich der CO2-Ausstoß, das Artensterben geht weiter, beschleunigt sich sogar und. Und andere Probleme, Feinstaub, werden einfach unter den Tisch gewischt. Sagt er, hoffentlich denken nicht so viele dran oder so. Was ist die Antwort? Wie kriegen wir eigenes unternehmerisches Denken und Handeln hin? Ich nenne es Entrepreneurial Design. Es ist nicht einfach ein Einfall. Es ist nicht einfach, ich habe da eine Idee, jetzt lege ich los. Sondern ich muss eine ganze Menge machen. Ich soll Probleme lösen und ich muss Probleme lösen. Es ist ja auch sympathisch, wenn man Probleme löst, statt sie zu verschärfen. Ist ja auch ein Vorteil. Sympathie ist ein wichtiger Punkt. Die Teekampagne ist durch Sympathie groß geworden, nicht durch Werbung und auch nicht sonst. Es ist durch Sympathie groß. Die Leute sagten, endlich mal macht da jemand was, das vernünftig. Und ich erzähle den anderen, wenn Tee, dann guckt mal, macht es lieber mit der Teekampagne. Also Entrepreneurial Design ist mehr als nur irgendwas loslegen, irgendetwas, Hauptsache gewinnen. Entrepreneurial Design heißt stimmig zum Markt. Ich muss Resonanz finden. So wie diese Gruppe, die die Straße da gesperrt hat. Ich muss Resonanz finden. Ich kann mich nicht als Künstler nur allein ins Atelier verkriechen. Und es muss aber auch stimmig zur Person sein. Ich habe nie verstanden, warum man beim Entrepreneurship immer sagt Opportunity Recognition. Ganze amerikanische Literatur bis heute sagt Opportunity Recognition. Da gibt es eine Gelegenheit und jetzt musst du schnell sein. Andere sehen die Gelegenheit auch und pack die Gelegenheit, sei schnell, nutz die Gelegenheit aus. Nicht die Frage, verschärft das Probleme, löst das Probleme, ist es für Gesellschaft hilfreich, ist es stimmig zu meiner Person? Der Holger Jonsson, erfolgreicher Serial Entrepreneur, hat einen wundervollen Satz, kann man gar nicht oft wiederholen. Er sagt, ich hasse Gelegenheiten. Ich hasse Gelegenheiten. Warum? Weil sie einen aus der Spur bringen. Weil man was Vernünftiges vorhatte und dann gibt es irgendwo links und rechts eine Gelegenheit. Und die muss ich schnell zugreifen, weil ich bin der Jahrmarktsbute verschwindet, wenn ich nicht rasch da schieße. Entrepreneurial Design ist was Anspruchsvolles. Ich mag das Wort Geschäftsmodell nicht. Es geht gerade nicht nur um Geschäft. Und es soll auch nicht ein Modell sein, sondern es soll in der Praxis funktionieren. Also das Wort Geschäftsmodell hat jemand erfunden, ich weiß nicht. Am Konzept arbeiten. Und das ist eine harte Sache. Leute sagen, der Faltin erzählt, Entrepreneurship sei einfach. Nein, was ich sage ist, Entrepreneurship ist zugänglich. Unter heutigen Bedingungen kann jeder Entrepreneur werden. Und wir haben vorhin erfahren, dass unser Kopf auf jeden Fall dafür geeignet ist, ein Leben lang Entrepreneur zu sein. Und es uns sogar hilft, hier oben lebendig zu bleiben. Am Konzept arbeiten ist ein langer Weg. Es dauert. Ich vergleiche es immer mit dem Weg des Künstlers. Ein Künstler braucht auch Zeit, bis er herausfindet, was will er eigentlich zeigen? Wo liegen seine Talente? Wie kann er es zeigen? Mit welchen Mitteln? Als Maler, als Bildhauer, als Installationskünstler? Was ist das Handwerkszeug, was ich dazu brauche? Was kann ich mir von anderen holen? Ich muss die Leinwand nicht selber herstellen. Ich muss den Rahmen nicht selber herstellen. Ich muss auch nicht selber aufziehen. Rembrandt war sehr früh ein Künstler, der Arbeitsteilung eingesetzt hat. Deswegen gibt es so viele Rembrandt-Fälschungen, weil das meiste von seinen Angestellten war und er das Finishing, der besondere Touch, der Entwurf des Bildes und das Finishing, das war von ihm. Ansonsten hat er eine riesige Werkstatt mit vielen Leuten betrieben. Er hat als erster Komponenten eingesetzt, als Künstler, am Konzept arbeiten. Auch das schließt an, jeder von uns ist einzigartig. Natürlich haben wir die Chance, gerade in der Vielfalt, nicht diese paar Einhörner und Einaugen, sondern in der Vielfalt Dinge zu entwickeln und gemeinsam zu entwickeln. Wir denken beim Entrepreneur und altes Unternehmerbild immer an die Einzelfigur. Man muss vielleicht, das gilt auch für mich, stärker überlegen, wie können wir zusammen etwas bewirken, wie können wir die Synergien nutzen. Das ist ein wundervoller Satz von Mandela, dass wir eigentlich Angst haben vor unserem Potenzial. Wir denken immer, wir haben Angst vor unseren Schwächen, aber wir haben Angst vor dem, was wir eigentlich leisten könnten. Und Herr Hüther sagt, Kümmerversion, wir sind Kümmerversion. Der Klaus Beimann hat gesagt, oh, wo ist der Klaus Beimann? Ja, ist weg. Der Klaus Peimann hat gesagt, kein Lebenszwerg sein, ist auch ein schönes Bild, kein Lebenszwerg sein. Und unsere Mittel dazu sind unsere Vorstellungskraft. Das ist etwas Besonderes, sich einen Zustand vorstellen zu können, den es noch gar nicht so gibt, den wir denkend erfassen und sozusagen uns in die Zukunft ein Stück hineinversetzen können. Und diese Fantasie, die wir zur Verfügung haben, man spricht ja von dem goldenen Zeitalter der griechischen Antike, wo die wichtigsten Dramen, wo die wichtigsten Bestandteile von Philosophie entstanden sind. Also uns steht das zur Verfügung und in einer modernen Welt müsste das eigentlich noch viel besser und möglich sein als früher. Und wenn Sie von Entrepreneurial Design sprechen, ich bin ja früher mal sehr ausführlich darauf eingegangen, die meisten werden das kennen, dann geht es um ein Gesamtkunstwerk, eben nicht nur ökonomisches Denken, das muss auch her. Ökonomie im Kern heißt sparsam mit Mitteln umgehen, heißt nicht Leute übertölpeln, heißt nicht, wie kann ich maximal einen billigen Stoff über Werbung zu einem teuren Stoff machen, sondern Ökonomie, so steht es in den Lehrbüchern, aber wird offenbar immer häufiger dann beiseite geschoben. Ökonomie heißt sparsam mit Mitteln umgehen und in dieser Definition ist es fast identisch mit Ökologie. Da geht man auch sparsam mit den Ressourcen um. Und natürlich braucht es noch mehr. Und unsere Fantasie muss auch in diese Sozialverträglichkeit gehen. Wir haben eine Ökonomie, die immer mehr Spannungen erzeugt. Selbst das ganz konservative, rechtslastige amerikanische Enterprise-Institut hat neulich den Dalai Lama eingeladen. Und man hat gesagt, wie kommt denn das? Die sind doch konservativ, die wollen doch Wirtschaft, die wollen Profitmaximierung, haben Kontakt zur Wall Street, werden von da gesponsert. Wie kommt denn dazu, den Dalai Lama einzuladen? Und ich finde das immerhin ein Anzeichen, dass sie erkennen, sie kriegen ein Problem. Sie kriegen ein Problem mit der Legitimation ihres Systems. Wenn 0,01% aller Amerikaner ungefähr 40% des gesamten des Vermögens besitzen dann, und das sich verschärft, dann haben wir ein Problem und dann kriegen auch die Konservativen ein Problem. Das explodiert irgendwann, das fliegt uns um die Ohren. Das große Versprechen der Neuzeit war ja, der Politik war, am besten in der Figur von Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. Also Demokratie sorgt dafür, dass jeder eine Chance hat, dass wir alle an technischen Fortschritt partizipieren können und nicht ein paar Kleine, die dann in ihrem Einkommen und Vermögen explodieren und die anderen sacken so allmählich weg. Das ist Entrepreneurial Design, an der Stelle Lösungen zu erarbeiten. Aber wie gesagt, der Weg des Künstlers ist kein schneller Weg. Deswegen sind mir die schnellen Jungs auch an der Stelle zuwider, weil es eine Optik gibt, schnell sein. Und es geht darum, Qualität zu machen. Es geht darum, eine intelligentere, eine bessere Ökonomie zu erarbeiten. Und das ist keine Sache von Schnelligkeit. Und ein guter Künstler braucht auch Zeit. Es gibt wenige Talentierte, die loslegen können, vielleicht wie Mozart und denen das. sozusagen ganz leicht fällt. Aber die meisten müssen ein Stück arbeiten, bis sie ihren eigenen Stil finden, bis sie Produkte haben, die ihnen gefallen, aber die auch Resonanz draußen finden. Also das Entrepreneurial Design hat auch ein bisschen zu tun mit dem Weg des Künstlers. Und eines ganz wichtig, man muss die Ambiguität aushalten. Es dauert. Sie kommen ab und zu in eine Sackgasse, wo Sie sagen, klappt nicht. Umschmeißen, aufgeben. Sehen Sie, Volkswagen. Die Deutschen sind führend weltweit bei Verbrennungsmotoren. Und Volkswagen hatte nicht eine bestimmte Marktposition im Dieselmotorenbau. Und ein kleines Unternehmen oder ein Gründer würde sagen, oh, Verbrennungsmotoren ist nicht mehr zeitgemäß. Die Zukunft gehört dieser CO2-Thematik. Ich muss mich umstellen. Aber dann bin ich ein großer Konzern. Muss man fairerweise auch sagen. Ich gehöre nicht zu denen, die jetzt auf den Konzern eindreschen an der Stelle. Aber sie haben eine falsche Entscheidung getroffen. Es ist schwierig für 100.000 Leute oder mehr zu sagen, wir sind in der falschen Richtung, wir müssen aufgeben, wir müssen was anderes suchen. Und stattdessen haben sie sich in das Risiko begeben, da, ja, so wie es halt passiert ist. Also Kleine, will ich damit sagen, haben eher die Chance zu reagieren und auf Problemlagen zu reagieren als Große. Und ich muss die Ambiguität aushalten, dass ich eben auch Dinge verfolge, die zu keinem Ergebnis führen. Ist mir auch so gegangen. Meine Glasflaschen, Baustein, Glasflaschen-Idee, ist eine schöne Idee, kommt zu keinem Ergebnis. Ich hatte immer irgendwelche Probleme. Ja, die Ambiguität aushalten und nicht daran verzweifeln, sondern es als normal erkennen. Und ich empfehle immer, an 5 Ideen mindestens gleichzeitig zu arbeiten. Ich habe dann so Zettel an der Wand und man sammelt, es kommt ja einem ja auch vieles entgegen. Things fall into place, ist ein schönes Sprichwort der Engländer. Die Dinge kommen einem entgegen. Und diese Ambiguität heißt Zeit, Geduld, Durchhaltevermögen. Eine ganz große Hilfe für Gründer sind Komponenten. Ich habe das oft erklärt, ich will das hier nur streifen. Im Grunde genommen sind wir in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft, was aber beim Gründen noch nicht angekommen ist. In vielen IHKs und in anderen Gründungsberatungen wird immer noch versucht, dem Gründer alles beizubringen. Von der Buchhaltung, Rechnungswesen, Bilanzlesen, wie man mit Finanzinstitutionen umgeht, die ganzen rechtlichen Fragen, Vertragsrecht, Unternehmensrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Steuerrecht. Und das erschlägt gerade die Leute, die mit Ideen kommen, die etwas mit Engagement kommen, die etwas bewegen wollen. Die wollen sich nicht durch Arbeitsrecht, Steuerrecht und so weiter quälen. Das muss man mit Komponenten erledigen. Das kann man auch. Sie müssen einmal zum Notar und einen Gesellschaftsvertrag. Wir haben ein Komponentenportal, da können Sie demnächst den Gesellschaftsvertrag runterladen. Und dazu schreiben alles andere regelt das BGB. Das BGB hat 150 Jahre Erfahrung. Es ist viel besser, als was Sie sich ausdenken. Sie müssen den Namen Ihrer Gesellschaft sagen, den Ort, wo sie ihren Sitz hat, wer daran beteiligt ist, in welchem Verhältnis, und dann schreiben Sie alles andere regelt das BGB. Den Satz können Sie sogar weglassen, denn wenn er nicht steht, regelt das BGB alles andere. Arbeitsteilung zunutze machen. Und das Geheimnis der Arbeitsteilung heißt Professionalität. Das muss man auch sagen, weil viele machen die Erfahrung, da habe ich ausgelagert, da habe ich mit anderen gearbeitet, großer Murks, kann man sich auf die Leute nicht verlassen, ich muss doch alles selber machen. Das passiert Ihnen nicht mit professionellen Partnern. Im Gegenteil, die sagen Ihnen, wo die Probleme entstehen, lange bevor Sie sie selber sehen. Die wissen, wo Sie genau hingucken müssen. Sie wissen es nicht, Sie lernen erst durch Schaden. Also Professionalität, die Zahnräder müssen ganz genau zusammenpassen, sonst macht es Quatsch und bewegt sich nicht mehr. Und wenn man diesen Gedanken der Komponenten ein bisschen weiterführt, dann kommt man darauf, dass eigentlich vieles als Komponente herhalten kann. Nicht nur das, was wir jetzt im Moment Komponente nennen. Ja, man kann sogar sagen, alles, was wir vorfinden, ist Komponente. So wie ein Künstler, wenn er ein bisschen offen ist, auch alles einsetzen kann. Holz, Metall, ein Stück Erde, einen toten Schmetterling hoffentlich und so. Also ich kann eigentlich den Rest der Welt als meine möglichen Komponenten betrachten. Und die Kunst besteht dann darin, ein Entrepreneurial Design sich auszudenken, mit Nutzung dieser Komponenten, sodass ich möglichst von diesem Klein-Klein und diesen vielen Gebieten des Spezialwissens befreit bin. Schon Tschechow, der Schriftsteller, hat gesagt, es ist der Alltag, der uns kaputt macht. Wenn Sie im betrieblichen Alltag stehen, ist die Chance groß, wenn Sie kleiner Selbstständiger sind, dass Sie versacken in diesen Alltagsproblemen, weil es draußen kleine Sachen gibt. Und es werden immer mehr. Es gibt immer mehr Vorschriften, es gibt immer mehr Auslegungsregeln der Vorschriften, es gibt deutsches Recht und EU-Recht, es gibt höchstrichterliche Entscheidungen, es wird immer mehr. Sie müssen es anders anpacken. Wir müssen viel stärker mit Komponenten arbeiten oder auch wieder einen Zweig aufzugreifen, mit anderen Menschen zusammenarbeiten, mit anderen Menschen und deren Know-how zusammenfügen und damit einen Produktivitätsgewinn, würden die Ökonomen sagen, erzielen. Also wir sehen, das Gründen mit Komponenten hat riesige Vorteile, ich will das hier nur streifen. Sie brauchen viel weniger Kapital, weil Sie ja die Komponente nutzen, statt es selber aufzubauen, selber zu investieren. Sie sind schneller, weil Sie nicht alles aufbauen müssen und vor allem auch dort, wo Sie selber gar nicht gut wären. Sie haben einen höheren Grad an Professionalität, als wenn Sie sich mühsam in Wochenendkursen bei der IHK irgendwelche Stoffe angeeignet haben. Und, das ist das Entscheidende, Sie können aufs Konzept fokussieren. Das ist Ihre Aufgabe als Gründer. Ich vergleiche den Gründer immer mit dem Komponisten. Das ist ein schönes Bild. Der Komponist hat die Aufgabe, was Neues zu schaffen. Das ist seine Aufgabe. Er muss nicht das Orchester dirigieren. Er muss kein Orchesterinstrument spielen. Wenn er das will, kann er das. Das gehört nicht zu seiner Aufgabe als Komponist. Er muss nicht das Orchester finanzieren. Er muss nicht den Konzertraum bauen. Er muss nicht die Tickets verkaufen. Und dann seine Aufgabe ist der Komponist. Als Entrepreneur sind Sie der Komponist und nutzen Sie so viele Komponenten wie möglich. Und es gibt viele Komponenten. Das Rechnungswesen, die Logistik, das Büro, kann man sich alles als Komponente holen. Und zum Schluss, wir haben gesagt, Entrepreneurial Design ist wichtig, Komponenten sind wichtig. Das Dritte, was wichtig ist, ist Proof of Concept. Gibt es eine Arbeitsgruppe dazu? Sven Ripsas ist ein Spezialist auf diesem Gebiet. Haben wir Glück, dass wir jemanden in Berlin haben, der da ausführlich gearbeitet hat. Proof of Concept heißt im Grunde genommen, was Sie überlegen in Ihrem Entrepreneurial Design, in Ihrem Konzept, sind, wenn man genau hinguckt, Annahmen. Sie machen Annahmen über das Verhalten Ihrer Kunden. Die werden das Produkt kaufen wollen. Die werden den Preis akzeptieren, den ich vorschlage. Die werden den Vertriebsweg akzeptieren, zum Beispiel, wenn ich nur im Internet antrete. Und. Sind alles Annahmen. Es gibt so eine Schätzung, 70% aller Annahmen in Businessplänen sind falsch. Na, dann können Sie gleich in die Spielbank gehen mit Ihrem Geld und setzen auf die Zahl 17 und beten, dass die Zahl 17 kommt. Manchmal kommt sie auch. Da rate ich dringend davor ab, also Gründen à la Roulette. 80% aller Gründer scheitern in den ersten 5 Jahren. Russisch Roulette ist eine harmlose Veranstaltung gegenüber Gründen, wenn sie es falsch anpacken. Beim Russisch Roulette ist eine von 6 Patronen scharf, beim Gründen sind 4 von 5 Patronen scharf, wenn sie es falsch anpacken, irgendeine Idee und loslegen. Also, am Konzept lange und sorgfältig arbeiten, Komponenten einsetzen und die Annahmen prüfen, bevor Sie gründen. Und bei den Komponenten noch eine Sache wichtig. Wenn Sie eigene Angestellte haben und die richten den Schaden an, haften in der Regel Sie. Wenn die Komponente, die Sie bezahlen, den Schaden anrichtet, haftet die Komponente. Und wenn Sie sagen, mein Konzept bei aller gründlicher Vorbereitung funktioniert nicht, dann sagen Sie über Komponente auf Wiedersehen, tut mir leid, aber es war der letzte Auftrag, ich höre auf. Ich liquidiere, bevor ich in die Insolvenz gehe. Und dann sagt die Komponente, ist aber schade, aber das ist es auch. Und die Komponente hat viele andere Kunden, da ist es nicht so schlimm, wenn sie ausfallen. Wenn Sie alles im eigenen Haus haben, dann sieht es ganz anders aus. Da können Sie nicht einfach kündigen. Da haben Sie Ihre Angestellten, da haben Sie Kündigungsfristen. Deutsches Arbeitsrecht ist nicht für Gründer gemacht. Das deutsche Arbeitsrecht ist gemacht für Großunternehmen, nicht für Gründer. Also Proof of Concept, bevor Sie gründen, das ist das Geheimnis. Immer die Annahmen versuchen herauszuarbeiten, sagen, wo arbeite ich mit Annahmen, auch wenn sie mir sehr plausibel erscheinen. Jeder Gründer glaubt, sein Produkt ist ganz großartig. aber testen, rausgehen und testen. Würden Sie dieses Produkt zu diesem Preis kaufen und es nicht so machen? Vom Trocknen her überlegen, was draußen so auf See passiert. Die Annahmen testen in der Praxis, und zwar bevor man konnte. Das ist der Punkt, das ist der Punkt. Wenn wir wirklich verstehen würden, wie wir heute unter heutigen Bedingungen Entrepreneurship machen können, wir hätten eine Revolution morgen früh, frei nach Henry Ford. Der hat das für das Finanzwesen gesagt. Und ich glaube, wir können das. Und der Wunsch an Sie ist, dass Sie gründen oder gegründet haben mit etwas, was Sinn macht für Sie und für die Gesellschaft. Mit etwas, was für Sie auch eine ökonomische Perspektive entwickelt. Man kann als Gründer mit einem guten Konzept viel Geld verdienen. Das ist auch gut so. Es muss nicht die Milliarde sein, aber es ist gut, wenn man viel Geld verdient. Sie haben Risiko eingegangen, Sie haben mehr gearbeitet, Sie haben mehr schlaflose Nächte, Sie haben ein paar Albträume ausgehalten, Sie haben durchgehalten. Sie verdienen es, ordentlich zu verdienen. Nicht wie die vielen Selbstständigen, die schon fast so bei Hartz IV ankommen, sondern mit einem Unternehmensgründung, mit einem guten Konzept. So. Und das wünsche ich mir, dass wir Gründergeist und eine Gründerkultur entwickeln, die intelligente Produkte macht, die gute Produkte macht, die hilft, Probleme zu lösen, Probleme abzubauen und nicht das alles weitermacht, was die große Industrie draußen macht. Vielen Dank.